Meine Damen und Herren, wer kommt ins deutsche Fußballendspiel 1963? Diese in den letzten Tagen heiß diskutierte Frage fand heute mit den letzten Gruppenspielen ihre Beantwortung. Ja, wer kommt nun ins Endspiel? 60? Köln? Nürnberg? Dortmund? Wenden wir uns zunächst dem Spiel in der Gruppe 1 zu, dem entscheidenden Spiel in Köln, wo der 1. FC Nürnberg gegen den Titelverteidiger 1. FC Köln nur ein Unentschieden benötigte, um auch heuer wieder ins Endspiel einziehen zu können. Von diesem Spiel meldet sich nun aus Köln Kurt Brumme. 3 Tore hat Schiedsrichter Schulenburg aus Hamburg beim letzten Gruppenspiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg vor 60.000 im Kölner Stadion nicht anerkannt. 3 Tore des 1. FC Köln, der aber immerhin noch so viel schoss, um hier klar und deutlich wieder als Gewinner vom Platz zu gehen. Ähnlich wie in Berlin beim letztjährigen Endspiel, da den Club aus Nürnberg bezwang. Es steht 13 Minuten vor Schluss, sage und schreibe 5:1 für den 1. FC Köln. Und jetzt hat Nürnbergs Strehl eine Chance, die aber in die Arme von Ewert geschossen hat. Nach 14 Minuten war der Club bereits besiegt. Da stand es 3:0 durch Tore von Müller, Schäfer und Thielen. Und schließlich kamen noch die Treffer von Sturm, der einen Foulelfmeter verwandelte, und einen ravinierten Flachschuss von Thielen dazu. Und jetzt noch eine Möglichkeit für Köln. Hans Schäfer stellt ab und Thielens Tor. 6:1. Das ist eine der eklatantesten Niederlagen, die der Club aus Nürnberg hinnehmen musste. Und zwar von einem deutschen Gegner. Man weiß, dass er gegen Benfica Lissabon mit einer bösen Schlappe nach Haus kam, nachdem er vorher im Nürnberger Zabo so großartig gegen den früheren Europapokalsieger aufgespielt hat. Diesmal also vom amtierenden, noch amtierenden deutschen Fußballmeister aus Köln mit 6:1 förmlich auseinandergenommen. Und man muss doch dazu sagen, dass der Club zu keiner Phase dieses Spiels, in keiner Minute für den Sieg in Frage gekommen ist. Die Kölner spielten von Anfang an resolut auf, waren in der Deckung bombenstark und sicher und im Sturm so torhungrig wie lange nicht mehr. Hans Schäfer dirigierte seine Fünferreihe. Auf dem linken Flügel stand mit Hornig ein quirliger Linksaußen. Rechts stand mit Thielen ein Mann, der ein Dribbling nach dem anderen zauberte. Mit Verbinder Ripkens einen klugen Einfädler hatte und auch mit Müller einen rasanten Gegenspieler gegen Wenauer fand. Noch einmal ein Steilangriff der Kölner. Das war ihre Stärke in diesem Spiel. Und noch einmal eine Gefahr für Wabra, die er aber im Herauslaufen klären kann. Herauslaufen tun jetzt auch schon viele Zuschauer, nämlich aus dem Stadion, weil sie glauben bei 6:1. Und das glauben sie mit Recht, ist hier für die Nürnberger wirklich nichts mehr drin. Das Endspiel ist für den 1. FC Köln sicher, zum dritten Mal in 4 Jahren. Zwar greifen die Nürnberger noch einmal an, Spielstand zur Halbzeit schon 5:0, das sagte ich Ihnen. Jetzt also 6:1 und Rechtsläufer Flachenecker führt den Ball. Spielt Strehl an, der sich immer wieder nach rechts abzusetzen versucht, aber Wilden mit herauszieht. Hohe Vorlage vors Tor, Ewert ist draußen, nimmt den Ball sicher herunter. Ewert, der wenig Beschäftigte, der doch beim eigenen Gegentor von Nürnberg nicht ganz schuldlos war, aber wer wird ihm das verübeln? Er verlor einen Ball aus der Hand und der bereitstehende Wild schoss den Ball in der 53. Minute dann zum 5:1 ein. Jetzt wieder der 1. FC Köln, Kombination auf dem rechten Flügel, Hans Schäfer zu Thielen gespielt, wird verfolgt von dem langsamen Hilpert, ist an ihm vorbei, spielt jetzt zur Mitte herüber, zieht noch einen Haken, Hansi Sturm läuft mit, steht am 16. Meter Raum, will schießen, bleibt hängen, noch eine Möglichkeit für Müller, setzt nach, aber Wabra ist draußen. Die Nürnberger Abwehr war in ihrer Entschlusslosigkeit in den ersten 15 Minuten gewiss nicht schuldlos an dem schnellen Vorsprung des 1. FC Köln. Sie agierte zu langsam, sie war nicht schnell genug mit den Bällen aus dem Strafraum heraus und gab so 3-mal Kölner Stürmern die Chance, ihnen die Bälle vom Fuß zu nehmen und sie zu Toren zu verwandeln. Der 1. FC Köln, wieder in einer prächtigen Endrundenform, hat sich wieder gesteigert, spielt wieder so wie in den beiden ersten Spielen, spielt fast wieder so wie in Berlin. Jedenfalls liefen in den ersten 45 Minuten Kombinationen am Fließband und die 60.000 im Stadion sind naturgemäß mit dem westdeutschen Fußballmeister zufrieden. Sie wünschen jetzt noch zusätzlich, dass auch Borussia Dortmund mit einem Erfolg über München 1860 ins Endspiel kommt um damit dem alten Traum, der seit 1933 besteht, der auf Kölner Rasen hier zum ersten Mal gespielt wurde, Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf, nachzukommen und im letzten Jahr der deutschen Oberligen noch einmal ein rein westdeutsches Endspiel zu erleben. Nun, wir hörten gute Kunde zur Halbzeit aus Dortmund. Wir hoffen, dass diese Kunde keine Ente war und hoffen also weiter, dass das Endspiel ganz weiß oder rot-weiß, je nachdem wie der erste FC Köln antritt, gegen Schwarz-Gelb lautet. Angriff auf der linken Seite. Jetzt hat Repkens den Ball, spielt aber in die Füße des aufmerksamen Flachenecker. Der Rechtsläufer der Nürnberger dringt mit nach vorne, aber da ist seine Vorlage zu weit in Ewerts Arm gelandet. Nürnbergs Rechnung ging nicht auf. Gettinger auf dem linken Flügel sollte zunächst einmal Hans Schäfers Kreise beengen, sollte den Spielmacher der Kölner vom Ball bringen, aber das ist nicht gelungen, zumal Schäfer in der 9. Minute sogar sein zweites Tor nach dem voraufgegangenen Müller-Treffer markierte. Da musste Nürnberg die Mühle aufmachen, da musste Nürnberg von dieser Taktik abgehen, von der Taktik hier mit einem möglichen Unentschieden die Spitzenposition der Gruppe zu behalten und damit ins Endspiel zu gelangen. Beim 6:1 alles klar für den ersten FC Köln, zu spielen noch 8 Minuten. Schnellinger führt den Ball, aber er spielt schlecht ab, spielt Strehl auf den Fuß. Der blonde Sturmführer, der Nürnberger, jetzt wieder in der Mitte, hat aber den Ball verloren gegen Pott. Repkens führt den Ball, spielt ab, aber die Kölner haben jetzt einen Gang zurückgeschaltet, geben sich nicht mehr voll aus, denn sie denken an die schwere Begegnung, die ihnen am kommenden Samstag im Stuttgarter Neckarstadion ganz gleich wie der Gegner sein wird, bevorsteht. Angriff des ersten FC Köln. Noch einmal mit Müller und Thielen. Da will jetzt Thielen in die Gasse schieben, aber Müller ist gleich dreifach abgedeckt. Und so kommen die Nürnberger, die Weinroten, jetzt wieder im Ballbesitz und spielen mit ihren Außenläufer Flachenecker und Reisch bis zur Mitte. Dort ist aber Hornig unsachlich den linken Nürnberger Läufer angegangen. Der kommt zu Fall, bleibt am Boden liegen, hat sich offenbar verletzt. Und Schiedsrichter Schulenburg reklamiert bei Hornig, den Mann, den Gegner, nicht über die Schulter ablaufen zu lassen. Noch liegt der Nürnberger treffliche Außenläufer Reisch auf dem Boden. Schulenberg bemüht sich um ihn, auch zwei Kölner Stürmer stehen dabei. Während im Stadion jetzt unten eine dichte Ringkette von Zuschauern um das Spielfeld gebildet ist, um die Könige des Samstags noch einmal vom Feld zu begleiten, um ihnen das Geleit zu geben bis zur Kabine und mit allen guten Wünschen für den kommenden Samstag zu entlassen. Angriff des Klubs aus Nürnberg. Strehl führt den Ball. Etwas langsam, etwas bedächtig. Spielt jetzt durch zu Steff Reich, aber der kommt nicht weg mit dem Ball, spielt wieder in Kölner Füße. Geklärt hat Pott. Wild, der Schütze des einzigen Tores, versucht einen Fernschuss aus 20 Meter. Der geht übers Tor und Ewert braucht nicht einzugreifen. Abstoß vom Kölner Tor. Ewert lässt langsam gehen jetzt. Es war heute ein gutes Wetter, vielleicht etwas zu schwül für ein schnelles Spiel, das nachher im Tempo nachließ, das aber in den ersten 45 Minuten alles das bot, was sich das Publikum gewünscht hatte. Rasanz, Tempo und vor allen Dingen Tore. Abstoß von Ewert ist erfolgt, kommt auf den rechten Angriffsflügel der Kölner. Da ist Hornig freigelaufen, bleibt aber hängen jetzt an seinem Bewacher. Diesmal ist es nicht sein Verteidiger, sondern Mittelläufer Wenauer. Die beiden Kampfhähne gehen auseinander. Schulenburg sagt, dass er die Angriffe von Hörnig auf den Mann nicht wünscht und ermahnt ihn, fair zu spielen. Freistoß des Clubs aus Nürnberg ist erfolgt. Strehl hat wieder den Ball, timet in die Gasse, will Maxl Morlock anspielen, aber der Oldtimer im Nürnberger Sturm kommt nicht ans Leder. Dafür die Kölner, die aber auch unkontrolliert wieder in die Hälfte der Nürnberger hineinspielen, wo Flacheneker klären kann. Flacheneckers Ball kommt zu Leupold, den rechten Verteidiger. Leupold wird angegriffen von Hornig, behält den Ball, spielt nach rechts heraus. Und von dort kommt jetzt die Vorlage auf den halbrechten Maxl Morlock. Aber wieder abgejagt der Ball von Hansi Sturm. Der spielt zu Benthaus und der weiter zurück in die Hände seines Torwarts Ewert. Ewert wirft ab zu Thielen, der jetzt in der Sturmmitte steht. Thielen setzt sich ein. Gegen wen war das? Nicht sachlich, nicht schön, mit angezogenem Bein gegen Maxl Morlock. Das ist ein klarer Freistoß. Das sollte Thielen lassen. Erstens hat es der erste FC Köln bei diesem Stand nicht nötig. Und zweitens ist es kein schönes Bild. In einem so durchaus fairen Spiel, in einem Spiel, das zwar kampfbetont war, aber doch sehr, sehr anständig über die Bühne gegangen ist. Persönlich der entschuldigende Händedruck jetzt von Hornig und dann im gleichen Augenblick ein Tor, ein ganz billiges Tor, das Schnellinger halb mitverschuldet hat. Der Ball kommt auf den Kopf von Strehl, wird dann herübergepasst und dann lässig und leicht von Wild mit dem Innenriss fast so wie beim 5:1 ins Netz gegeben. Es steht also 6:2 für den ersten FC Köln. 5:0 in der ersten Halbzeit, 2:1 für die Nürnberger, jetzt in der zweiten Halbzeit. Das ergibt also das 6:2, noch wenige Minuten sind zu spielen, vielleicht noch 3 oder 4. Dann ist Schluss im Kölner Stadion und der 1. FC Köln hat das Endspiel wieder erreicht. Die Nürnberger kommen noch einmal aus der Tiefe des Feldes, spielen nach links heraus, wo rechts außen Dachlauer steht. Der spielt Wild an, Wild noch einmal zu Dachlauer und da lässt Schiedsrichter Schulenburg den Vorteil nicht gelten, als Dachlauer von Mittelstürmer Müller gefault wird, gibt Freistoß für den 1. FC Nürnberg. Er hätte weiterlaufen lassen sollen, das war eine dicke Chance für den Club. Jetzt Möglichkeit von Steff Reich, wieder zu Wild gespielt. Wild setzt sich links durch, wird aber gestoßen von Pott mit den Händen. Freistoß gegen das Kölner Tor, aufgebaut die Abwehrmauer, aufgebaut auch jetzt 6, 7, 8 Nürnberger, die nach vorn stürmen, um in den letzten Spielsekunden noch einmal das Ergebnis zu verbessern. Reich wird den Freistoß ausführen, legt ihn ans Eck des Strafraums. Ewert steht 1 Meter hinter der Grundlinie, fast am Netz, lauert zum Sprung bereit auf die Vorlage, die hereinkommt. Da ist sie, 2 Mann treten daneben, auch der dritte noch. Und dann gibt es einen Freistoß für den 1. FC Köln, weil Schiedsrichter Schulenburg gesehen hat, dass ein Nürnberger Spieler mit dem Knie einen Gegner behindert hat. Freistoß also aus dem Strafraum des 1. FC heraus, zu Benthaus gespielt. Benthaus nimmt den Ball auf, spielt ihn zurück zu Ewert, obwohl er angegriffen wird von Dachlauer. Ball ist aber abgeworfen, jetzt in die Mitte zu Röpkens. Der stoppt den Ball, zieht ihn herum, kommt an flachen Ecker vorbei. Noch einmal Angriffsspiel der ganz in weiß startenden Kölner, zu Sturm gespielt. Da ist jetzt Hornig gelegt worden von Rechtsverteidiger Leupold, der sich revanchierte. Auch das war nicht sehr schön, aber sofort, und das versöhnt auch wieder, ist Spielführer Wenauer bei Leupold, der seinem Mann Bescheid sagt. Ich kann nur immer wieder betonen, dieses Spiel ist hochanständig verlaufen und man hat sich selbst in hitzigsten Sekunden immer wieder zusammengerissen. Angriff des 1. FC Nürnberg mit Mittelstürmer Wenauer, der jetzt allerdings mit einem langen Spagatschritt vor Hornig ist. Das habe ich anders gesehen. Schiedsrichter Schulenburg lässt einen Freistoß für Nürnberg ausführen. Das habe ich anders gesehen. Aber der Freistoß ist erfüllt. Für die Nürnberger kommt jetzt von rechts herüber zu Reich. Noch einmal die Weinroten von der Norris in Nürnberg greifen an. Maxl Morlock führt den Ball, wird angegriffen von Sturm. Der hetzt ihm das Leder von den Füßen. Und der Aufbauläufer des 1. FC Köln drängt nach vorne. Ist über die Mittellinie, spielt ab nach rechts heraus zu Müller. Müller spielt Thielen an, Thielen jetzt in der Spielfeldmitte, zieht den Ball mit dem Außenriss herum, will Hans Schäfer bedienen, aber der sagt, ich habe die Nase voll, ich laufe nicht zurück, wenn du mir in den Rücken spielst, ist Feierabend, außerdem führen wir 6:2, warum jetzt noch müde machen? Auch der nächste Angriff, den die Nürnberger starten, wird unsachlich gebremst von Pott, der den angreifenden Wild kurzerhand umstößt, Freistoß zu Recht für den Club von links, wird hereingegeben von Dachlauer, kommt hoch. Und Ewert verliert von der linken Hand, den Ball ist allerdings dabei gestoßen worden von links außen Göttinger, sodass es also Freistoß aus dem Kölner Raum heraus gibt. Noch wenige Sekunden, Torabstoß ist erfolgt, zu Benthaus gekommen, Benthaus zu Röpkens und das ist immer wieder das Geheimnis des 1. FC Köln. Freistellen, freilaufen, auch ohne Ball spielen, mitdenken, nicht so schwerfällig sein und sich erst decken lassen oder auf den Ball warten, entgegenlaufen, mitspielen. Das war einfach das Geheimnis gegenüber dem Club, der heute alles in allem spielerisch etwas enttäuscht hat, der nicht zu seiner guten Form auflaufen konnte, der in seinen Aktionen zu langsam war und zu zögernd und nicht resolut sich aus der Affäre ziehen konnte. Jetzt bei einer Kontroverse auf dem Boden zwischen Pott und Wild gibt es einen Freistoß zugunsten des 1. FC Nürnberg. Während Pott mir verletzt scheint und liegen bleibt, wird der Freistoß ausgeführt vom rechten Läufer Flachenecker. Schiedsrichter Schulenburg kümmert sich jetzt noch einmal um den Kölner Verteidiger. Da wird der Ball hingelegt und jetzt im letzten Augenblick, da scheint es doch noch hitziger zu werden, als ich hoffen durfte. Es sollte anständig bis zum Schluss bleiben. Es steht 6:2. Die eine Partei hat nichts mehr zu gewinnen, die andere nicht mehr zu verlieren. Nur noch eine Ergebnisverbesserung. Die versucht jetzt Flachenecker mit einem schönen Schuss, der links am Tor vorbeigeht, in die dichte Kulisse der Zuschauer, die jetzt hinter dem Tor von Fritz Ewert stehen. Abstoß vom Kölner Tor. Noch wenige Sekunden sind zu spielen. Dann wird Schulenburg diese letzte Partie abpfeifen. Und der Sieger in diesem Spiel heißt 1. FC Köln. Ewert legt den Ball zurecht, spielt zu Hansi Sturm. Der kickt ihn zurück in die Hände. Ewert wirft ab, Navan pfeift den Schiedsrichter Schulenburg. Da ist der Schlusspfiff mit 6:2 über den 1. FC Nürnberg. zieht der 1. FC Köln erneut ins deutsche Fußball-Endspiel, ins letzte der Spielsaison 1963, ins letzte der Oberliga-Spielzeiten seit 1948. Das unterlassen Sie, ja? In der Gruppe 1 ist damit die Entscheidung gefallen. Der 1. FC Köln zieht also wie im Vorjahr wieder ins deutsche Endspiel. Kommt es damit zu einem rein westdeutschen Finale in diesem Jahr? Oder vermochte der Südmeister, der TSV 1860 München, den Dortmunder Borussen, die gegen die Münchner nur ein Unentschieden brauchten, noch den Weg ins Endspiel zu verbauen? Antwort auf diese Frage gibt Ihnen die nun folgende Reportage aus Dortmund vom Spiel Borussia Dortmund TSV 1860 München. Das Wort hat Herbert Zimmermann. Genau 14 Minuten trennen Borussia Dortmund noch vom Endspiel 1963. Denn die Mannschaft führt mit 3:0 gegen den süddeutschen Meister 1860 München. Und es könnte sogar 5 oder 6:0 stehen. So gelöst, so wunderbar, so direkt spielt der westdeutsche Zweite hier in der Kampfbahn Rote Erde vor 45.000 begeisterten Zuschauern. Die Mannschaft zeigt ein großes Spiel. Jetzt greift allerdings 1860 an. Bracht rettet bei einer Rechtsflanke von Mittelstürmer Bronnenmeier. Der kleine Kurat hilft mit aus, gibt hinüber zu Burgsmüller, dem rechten Verteidiger. Jeder Pass der Dortmunder sitzt. Sie hatten in den letzten 10 Minuten noch 3 ganz klare Chancen. Immer war der glänzende Torsteher Radenkovic, der alle schwierigen Bälle hält, auf dem Posten. Aber man weiß, bei leichten Bällen ist er leichtsinnig. So war es auch heute beim zweiten Tor. Gegenangriff der Münchner und großartig springt in die Linksflanke der kleine Torsteher Wessel, der sich im Gruppenspiel gegen den Hamburger Sportverein in Hamburg beim 1:0 einen so großen Namen gemacht hat. Meteorhaft herausgekommen und tatsächlich ein erstklassiger Torsteher. Und nun Gelegenheit, Schütz schießt, Tor! Es steht 4:0 im Stadion Rote Erde und die gelb-schwarzen Fahnen, sie werden geschwenkt im weiten Rund. Ein großer Triumph des westdeutschen Fußballs, wenn es stimmt, dass auch der 1. FC Köln in Köln gegen den 1. FC Nürnberg klar vorne liegt. So munkelt man hier im Stadion. Die in weiß-blau spielende Münchner Elf wird allerdings weit unter Wert geschlagen. Denn sie zeigte hier streckenweise hervorragende Ballbehandlung. In der Technik ist die Mannschaft auch ausgezeichnet. Aber vorm gegnerischen Tor, da fehlt der Druck. Vielleicht war auch von großer Bedeutung, dass bereits in der 5. Minute ein Schuss des sehr guten rechten Läufers Zeiser an die Latte ging, beim Stand von 0:0. Als in der 10. Minute dann Schütz nach Vorlage von Zyliaks hervorragend den Ball aus der Luft ins Tor abfälschte, da hatte Borussia Oberwasser. In der 20. Minute kam es zum 2:0. Nach einem Fehler von Radenkovic im Hinauslaufen gegen Konietzka blieb er zweiter Sieger. Die Vorlage von Schütz nutzte Konietzka aus. Es stand 2:0. Ein drittes Tor vor Halbzeit durch Schmidt erzielt, nahm Schiedsrichter Ott aus Bad Hönningen nach Befragen des Linienrichters zurück. Man wechselte mit 2:0 die Seiten. In der 65. Minute war es eine Glanzkombination, immer wieder von Schütz kommen die Angriffe der Borussen über Wosab zu Konietzka und dessen harter Schuss saß. 3:0 und das 4:0 durch Schütz haben sie eben miterlebt. Schütz ist ein super Fußballer und ich sehe zum ersten Mal einen hilflosen Mittelläufer Stemmer bei den Münchnern, der gegen Schütz wirklich auf verlorenem Posten steht. Wie dieser Schütz den Ball behandelt, wie er akrobatenhaft alles macht, alles kann, das ist große Klasse und man kann verstehen, dass sich die Italiener um diesen Vollblutfußballer reizen. Aber auch die anderen Borussenspieler, sie sind ausnahmslos heute groß auf dem Posten. Im Augenblick ist es wieder Konietzka, der nach dem Formtief in den letzten 2 Spielen sich großartig wieder gefunden hat. Spielmacher Küppers, der blonde Halblinke. Der Münchner hat eben sehr gut heiß bedient. Heißt, der Nationalrechtsaußen kann schießen, aber heraushechtet wieder der kleine Wessel, der heute nicht allzu viel zu tun hatte und hat heiß den Ball vom Fuß genommen. Noch immer die Münchner, die nicht aufstecken, die sich fair um eine Verbesserung des Resultats das Bemühen und der Scharfschütze Brunnenmeier, der heute allerdings enttäuscht, er schießt vom rechten Flügel aus ans Außennetz. Beide Mannschaften in der angekündigten Aufstellung. Bei München allerdings auf Linksaußen Anzill. Und er hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Aber natürlich beim Stand von 2:0, vor allen Dingen bei 3:0, da haben die Münchner ihr Selbstvertrauen verloren. Da spielten sie auch glücklos. Da gab es hier nur noch eine einzige Mannschaft, die groß aufspielte. Das war die schwarz-gelbe Borussia oder gelb-schwarz, ganz wie sie wollen. Und jetzt gehen die Münchner mit vor. Sie nehmen ihren linken Verteidiger Steiner, der angeschlagen jetzt am rechten Flügel als Rechtsaußen spielt, an und der hat den Ball zwar nicht bekommen, aber der Einwurf bleibt im Münchner Ballbesitz. Jetzt wird Steiner angespielt, zieht eine Flanke vor das Tor, ganz knapp verfehlt im Sprung Kais den Ball und auf links außen, da steht niemand. Burgsmüller hat keine Mühe, den Ball anzunehmen. Überrascht hat mich Mittelläufer Paul, den ich für nicht sehr stark gehalten habe. Der hat aber heute vor allem bei Kopfbällen eine großartige Sprungkraft bewies und Ruhe und Sicherheit in die eigene Hintermannschaft hineinbrachte. Alle Spieler der Borussen können direkt spielen. Sie pflegen den Steilpass, so wie eben der grauhaarige linke Läufer Bracht, der seinen Linksaußen Zyljaks bedient. Der Rechtsaußen Wosak in halblinker Position, auch das ist eine Stärke der Borussen, dass sie die Positionen wechseln, dass sie alle spielen können, dass sie überall sind. Und in diesem Augenblick wird Wosak von Stemmer gebremst. Stemmer, der wirklich den schwersten Gegner hat, den er in den bisherigen Gruppenspielen haben konnte, eben den Nationalstürmer Schütz. Und nun wird Brunnenmeier angespielt, er steht am Rechtsaußenposition, gibt zu Küppers. Küppers, ein perfekter Fußballer, wagt einen 30-Meter-Schuss. Der wird aber wieder mittels Kopfball von Paul aus dem Strafraum herausgespielt. Sofort direkt Vorlage, die Abwehr sind gleichzeitig Vorlagen bei der Borussendeckung. Der Ball kommt zu Konietzka, von da weitergespielt zu Zyljaks, der mit dem rechten Fuß, er steht am Strafraumeck, zögert ein wenig, versucht ein Dribbling, zieht es vor zu flanken, gibt hinüber und Schütz steht in Rechtsaußenposition, etwas müde, resigniert, folgt ihm Stemmer und Schütz, als ob es sich um ein Trainingsspiel handelt, so legt er den Ball butterweich seinem rechten Verteidiger Burgsmüller zurück. Von dort kommt der Ball zu Konietzka. Konietzka steht in halbrechter Position zu Kurat, Dreieckspiel, jetzt wird Schütz eingesetzt. Schütz hebt eine schöne Flanke da innen, Kopfball und Schuss! Aus 7 Metern Entfernung von Wosap und pariert von Radenkovic. Das hat der jugoslawische Torsteher wieder glänzend gemacht. 4-5 Mal war er durchaus auf der Höhe der Situation. Allerdings, das müssen wir noch einmal sagen, sein Herauslaufen beim zweiten Treffer der Borussen war leichtsinnig. In der Münchner Mannschaft klappt es in der letzten halben Stunde natürlich nicht. Bei dem Spielstand von jetzt 4:0, vorher 3:0 ist das klar. Aber wir müssen noch einmal sagen, die Mannschaft hat im Prinzip nicht enttäuscht. Sie hat hier eine Halbzeit lang einen guten Gegner abgegeben. Sie versteht Fußball zu spielen. Allerdings jetzt Angriff der Borussen. Wieder Schütz am rechten Flügel. Ungünstiger Schusswinkel. Flankt nach innen. Und Konietzka schießt. In den Schuss wirft sich Stemmer und hat ein todsicheres Tor vereitelt. Links außen Anzill und Tormann Radenkovic klopfen ihrem Spielführer, diesem 90-Kilo-Mann, auf die Schulter. Und Stemmer hat eben wirklich eine Glanztat gezeigt. Es gibt einen Eckball für Borussia Dortmund von rechts. 7 Minuten vor dem Ende dieses Spiels beim Stand von 4:0 für Borussia Dortmund. Borussia spielt den Ball zum kleinsten Spieler, zu Kurat, der eine Flanke in den Strafraum, zu Zyljaks und Schuss aus der Drehung heraus von Schmidt am Tor vorbei. Außerdem vorher der Pfiff, also abseits. Es bleibt beim 4:0. Für Borussia Dortmund. Großartig die Leistungssteigerung dieser Mannschaft, die schon abgeschlagen schien, nach 2 Gruppenspielen mit 1:3 hinten lag, dann 2-mal den HSV schlug, dann in Saarbrücken gegen Borussia Neunkirchen klar gewann und heute gegen 1860 München fast ihr Meisterstück vollbringt. In dieser Form ist Borussia Dortmund auch ein durchaus ernster Bewerber für den diesjährigen deutschen Titel. Aber so weit sind wir noch nicht. Das Spiel hier dauert noch 6 Minuten und wieder ist Radenkovic ein bisschen leichtsinnig herausgelaufen. Diesmal hat es keine nachteiligen Folgen. Die Münchner spielen sich aus der Tiefe heraus frei. Ungenaues Abspiel. Konietz kam Ball, wird bedient von Schmidt und er flankt nach innen. Und Radenkovic hechtet heraus, hat den Ball sicher gegriffen. Man kann schon verstehen bei diesen Glanzparaden, warum die Münchner immer wieder ihrem Radi Leichtsinnsfehler verzeihen, denn er hält manchen ungewöhnlichen und schweren Ball. Da hat sich eben sehr schön Mittelläufer Paul von Borussia eingesetzt. Spielt den Ball nach vorne zu Konietzka. Der kommt nicht an den Ball. Mit sehr guter Einsatzbereitschaft hat sich Küppers den Ball gesichert. Spielt ihn zum rechtsaußenstehenden linken Verteidiger Steiner. Der zurück zu Brunnenmeier. Die Münchner wissen natürlich, dass sie hier nichts mehr zu gewinnen haben. Sie müssten 5 Tore schießen. Und das wäre mehr als ein echter Toto-Lotto-Gewinn zusammen. Es steht 4:0. Noch einmal ein Freistoß aus dem Münchner Strafraum heraus. Die Jugend drängt zum Spielfeld. Die Dortmunder Zuschauer sind begeistert. Die Schwächen der letzten Monate sind vergessen. Es gilt nur noch die Superform der letzten 2-3 Wochen. Und da ist das Spiel aus. Borussia Dortmund, der Tabellenführer, setzt sich souverän durch gegen 1860 München, siegt mit 4:0 und erreicht damit das Finale. Anerkennung dem tapferen und fairen Verlierer, volle Gratulation aber dem überlegenen Sieger.